Die doppelte Moral. Im Sommer 2018 erschien in der Wochenzeitung Die Zeit ein Pro und Contra zur privaten Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer. Die Autorin Mariam Lau formulierte mit ihrem Artikel »Retter vergrößern das Problem« die Kontraposition. Sie sprach sich darin für die Pflicht zur Seenotrettung aus, gab aber auch zu bedenken, dass private Retter für die Schlepper einen Anreiz schaffen, Flüchtlinge auf Booten, die gar nicht seetüchtig sind, in die Nähe der Rettungsschiffe zu bringen, in dem Wissen, dass sie dort aufgegriffen werden. Nicht zuletzt der unglücklich gewählte Obertitel »Oder soll man es lassen?« führte zu einem Empörungssturm in den sozialen Medien. Es klang, als suggerierte Die Zeit, es wäre eine ernsthafte Option, Menschen wissentlich im Meer ertrinken zu lassen. Dafür hat sich die Redaktion in der Folgeausgabe entschuldigt. Ein anderer Faktor spielte vermutlich auch eine Rolle. Lau hatte konsequenzialistisch argumentiert, die private Rettung führe in der Gesamtbilanz zu mehr Toten. Sie hat in dem Punkt recht, dass auch die Folgen einer Tat moralisch relevant sind, man sie also nicht einfach ausblenden kann. Doch solche berechtigten Argumente wirken auf Menschen mit starken pflichtethischen Intuitionen oft kaltherzig und buchstäblich berechnend, weil sie mit Mengen operieren und vom Einzelfall absehen. Eine andere konsequenzialistische Argumentationsstrategie wäre allerdings auch möglich gewesen. Solange der Aufwand für die Rettung verhältnismäßig klein ist, Kosten für Schiffe und Besatzung, der Nutzen für die Flüchtlinge aber ungeheuer groß, gerettetes Leben, vermehrt sich in der Gesamtbilanz das Glück der Menschheit. Genau darum ging es Mill. Er hätte die private Seenotrettung sicherlich befürwortet. Während Konsequenzialisten bisweilen einen blinden Fleck für Einzelfälle haben, sind Pflichtethiker manchmal dort kurzsichtig, wo es abstrakter wird. Bei großen Zahlen, fernen Gegenden und langfristigen Folgen. Anders gesagt, wenn wir die Pflicht haben, uns auch privat für die Seenotrettung im Mittelmeer einzusetzen, stellt sich sofort die Frage, warum nur dort? Geht unsere Pflicht nicht viel weiter?